Dies sind die Reden des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs zu Jerusalem. Ein Geschlecht vergeht, das andere kommt, die Erde aber bleibt ewiglich. Die Sonne geht auf und geht unter und läuft an ihrem Ort, dass sie wieder da selbst aufgeht. Der Wind geht gern Mittag und kommt herum zu Mitternacht. Alle Wasser laufen ins Meer, doch wird das Meer nicht voller. An den Ort, da sie herfließen, fließen sie wieder hin. Es sind alle Dinge so voll Mühe, dass es niemand ausreden kann. Das Auge sieht sich nimmer satt und das Ohr hört sich nimmer satt. Also auch derer, so hernach kommen, wird man nicht gedenken bei denen, die danach sein werden. Ich, der Prediger, war König zu Jerusalem und richtete mein Herz zu suchen und zu forschen weislich alles, was man unter dem Himmel tut. Solche unselige Mühe hat Gott den Menschenkindern gegeben, dass sie sich darin müssen quälen. Ich sah an alles tun, das unter der Sonne geschieht, und siehe, es war alles eitel. Sprach in meinem Herzen, siehe, ich bin herrlich geworden und habe mehr Weisheit denn alle, die vor mir gewesen sind zu Jerusalem. Und mein Herz hat viel gelernt und erfahren und richtete auch mein Herz darauf, dass ich erkennte Weisheit und erkennte Tollheit und Torheit. Ich ward aber gewahr, dass solches auch Mühe umgehend ist. Prediger war König zu Jerusalem. Ich, der Prediger, war König zu Jerusalem. sich. Der Prediger war König zu Jerusalem.